Hallo zusammen, wir sind immer noch in Arkham. Wir spielen eine weitere Runde Call of Cthulhu. Wir hatten beim letzten Mal aufgehört, dass ihr verzweifelt versucht habt, einen Mietwagen aufzutreiben, um mit diesem einigermaßen unerkannt anonym nach Innsmouth durchzureisen. Seid leider kurz nach Toresschluss angekommen und habt dort nur einen russischstämmigen Putzmann angetroffen, der nicht wirklich willens war, euch da weiterzuhelfen mit irgendwelchen Leihwagen. Und dementsprechend seid ihr dann erstmal so ein bisschen von dann gezogen oder mit Fragezeichen im Gesicht überlegen, was ihr dann machen könnt. Ihr in dem Fall ist das also Dr. Huntington. Hallo. George Peterson. Servus. Und Faye Jones. Hallo. Nicht dabei, zumindest nicht vor dem Mietwagenladen, war Arthur Porsmus. Mhm. Der hat sich nämlich in einem anderen Fahrzeug eingefunden, allerdings... Ich habe es mir da bequem gemacht. Ich wurde von den netten Herren eingeladen, ich konnte dich nicht widerstehen. Genau. Eingeladen trifft es. Und konntest dir auch das Kennzeichen nicht merken, es war ein wenig eingeschränkt. Gut, dann schauen wir uns das mal an, was die drei denn jetzt machen. Wie gesagt, ihr steht in der Straße vor der Mietwagenfirma. Die Tür ist wieder geschlossen worden. Der Putzmann beschäftigt sich wieder mit dem Wischen des Fußbodens. Gibt's noch eine andere Möglichkeit? Frage ich so in die Runde. Außer mit dem Privatwagen fahren. Der ist nun mittlerweile, glaube ich, bekannt wie ein bunter Hund. Aber es ist ja auch eigentlich schon spät. Könnten wir uns vielleicht irgendwie hier in Arkham Informationen vielleicht holen über Innsmouth? Weil wir sind ja uns wohl alle sicher, dass irgendwas mit der Ortschaft irgendwie was nicht stimmt, oder? Ja. Können wir vielleicht zum Beispiel, weiß ich... Zeitungsarchiv. Ja, genau. Zur Zeitung gehen. Oder in der Stadtbibliothek. Ja, genau, sowas. Könnten wir. Beim Friseur. Ich drehe mich zu ihm um und schüttel nur den Kopf. Im Dorfklatsch hier. Ja, wahrscheinlich sehr viel, ja, aber... Denn offiziell ist da wohl nichts in Innsmouth, sonst wüsste die Polizei ja Bescheid. Dr. Huntington, Sie gehen dann zum Friseur, zum Damenfriseur. War er schon. Daher die Locken. Genau. Ich bin ja der Auffassung, dass da, wie gesagt, so eine Art Bandenchef da irgendwie sein Unwesen treibt. Dieser Typ, dieser Dago. Ich vermute, dass der mehr oder minder da seine Krallen drinne hat, die Leute ein bisschen ausnimmt. Wie gesagt, wahrscheinlich Geldwäsche, Drogen oder sonst irgendetwas. Und vielleicht finden wir ja was über den. Vielleicht ist da ja schon mal ein Gerichtsverfahren gewesen oder sonst irgendetwas. Michael, kennen unsere Charaktere so Leute wie Al Capone oder ist das jetzt, ich weiß gar nicht welches, das ist aber ein bisschen später, glaube ich, oder? Das müsste noch ein bisschen später sein. Okay, gut. Aber dass es solche Bandenkriege im Gangstermilieu gibt, mindestens dir als aus New York stämmiger, das ist bekannt, ja. Deswegen, darauf baue ich auf, dass ich dann eigentlich sage, vielleicht gibt's da ja was, irgendwie Zeitungsartikel, Bandenkrieg in Innsmouth, weiß ich, mysteriöser Gangsterboss, bla bla bla, wäre ja was. Wir könnten uns ja mal informieren, bevor wir da jetzt kopfüber hinfahren und uns jetzt, sag ich mal, in irgendwas reinstürzen, wenn wir da wirklich mitkriegen, dass da vielleicht, hat da ja irgendeiner was aufgedeckt, wie zum Beispiel die Polizei ist involviert, was wir sowieso schon indirekt vermuten. Ich weiß nicht, ob es dann so gut wäre, wieder dahin zu fahren, aber ich meine nur, wäre vielleicht ein Versuch. Ja, und ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt überlegen, wie Innsmouth aussah. Also der Nordteil, wenn man die Karte jetzt mal so liest, der Nordteil der Karte war ja ziemlich runtergekommen. Der Südteil, hast du gesagt, Michael, waren noch so Häuser, die man fast schon viktorianisches Zeitalter nennen konnte, wenn nicht sogar noch älter. Die Häuser waren insgesamt in der Stadt alt, aber die in dem südlichen Teil, wo ihr wart, die hatten also noch einen etwas gepflegteren Charakter. Die waren also noch ein bisschen besser in Schuss als in den anderen Stadtteilen. Ja, also der Norden sah ja schlimm aus und das Hafenviertel war ja komplett runtergekommen anscheinend. Ja. Also wenn wir uns überlegen, dass wir da diese komischen, ich sag mal, Bretterbuden reingegangen sind, die aussahen, als wären es irgendwelche Flüchtlingscamps. Also hätte ich jetzt mal gesagt, ja, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Klar, wenn du hier irgendwelche Kontakte hast aus deiner New Yorker Zeit. Ich nicht. Ich hab... Sie? Ich kann mal überlegen. Einer meiner Professoren arbeitet bei einer Zeitung. Vielleicht kriege ich da wieder was raus. Ich könnte natürlich etwas tun, aber ich weiß nicht, ob der Mann mir helfen würde. Ich könnte versuchen, Mr. LeMond anzurufen. Ob der irgendetwas weiß, was ich zwar nicht glaube, aber es wäre vielleicht mal ein Versuch. Den kenne ich nicht. Ihr kennt das, nicht einen der größten Medien der New Yorker Szene? Mr. Paul LeMond? Natürlich. Ja, also. Moment, das haben wir gleich. Die dreht sich um, ja, kratzt genau, würfel mal auf New York Wissen. Ne? Genau. Ah, Jörg-Wissen habe ich nicht. Ich dachte Okkultismus, wenn es ein Medium ist. Sowas habe ich erwartet. Miss Jones hat einfach mal gesagt. Kann er eh nicht nachprüfen. Also, wie gesagt, wir könnten natürlich versuchen, diese Sachen jetzt ins Laufen zu bringen. Das heißt, vielleicht sollte Famer versuchen, noch zum, ich glaube, Advertiser hieß er, zu gehen. Ich könnte mal versuchen, den Mr. Polymond anzurufen. Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht, aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit. Vielleicht weiß er was. Und ja. Der Advertiser ist aber die Zeitung hier in Arkham. Der Advertiser ist hier in Arkham. Der ist gerade mal knapp 2 Blocks von hier entfernt, ungefähr. Du brauchst nur die Straße runterzugehen. Wir sind wieder im Diner, oder? Wir sitzen im Diner gerade. Ah nee, wir sind beim Stopp, wir sind beim Autohändler da noch vor der Tür. Wenn ich da nichts finde, werde ich meine, da ein paar allgemeine Sachen werden wir auch in der Stadtbibliothek finden, aber nicht die Dinger, die wir suchen. Soll ich nach bestimmten Sachen suchen? Irgendwas, was dir auffällt. Ja. Was mit Innsmouth zu tun hat. Das wäre das, was du... Ja, klar. Das willst du jetzt noch machen? Am Dienstagabend? Nee, bisschen später für... Ab morgen, würde ich sagen. Nein, morgen früh werde ich da auftauchen. Ja, dann machen wir morgen früh, Mittwoch. Ja, ich bin auch schon etwas müde. Kein Wunder, wenn man die ganze Zeit in diesen hochhackigen Schuhen da rumrennt. Also mir würden ja die Füße abfallen. Die brauche ich, gehe gleich tanzen. Auf Wiedersehen. Die Herren, wo treffen wir uns morgen? Deiner. Hier im Deiner? Ja. Da drüben? Okay. Ja. Gut. Dreh mich so zu Dr. Huntington um, nachdem Faye verschwunden ist und meint, hat sie nicht gerade gesagt, sie ist müde und geht jetzt tanzen? Tanzen geht anscheinend immer. Ich sag's ja, Frauen sollte man nicht verstehen. Zu einer nicht näher definierten Zeit später kommt Arthur ziemlich plötzlich mal wieder zu sich. Und zwar fühlt er sich auf einmal klatschnass. Er hat also irgendwie eine größere Menge Wasser über den Kopf gekippt bekommen. Du hast massive Kopfschmerzen. Um dich herum ist es düster, dunkel, staubig. Bin ich geknebelt? Du sitzt auf einem Stuhl. Geknebelt bist du nicht, aber bewegungsunfähig. Dann werde ich erstmal vor mich hinstören, vor Schmerzen. Höre ich irgendwas, da ich ja schon nichts sehe? Von hinten hörst du eine Stimme. Sind Sie aufgewacht, Mr. Portsmouth? Wer ist da? Das tut nichts zur Sache. Kopfschmerzen? Was haben Sie mit mir gemacht? Ein leichter Schlag auf den Hinterkopf erhöht ja manchmal das Denkvermögen. Das bei Ihnen ja auch vielleicht bitter nötig sein könnte. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich gehen. Ich werde da mal so die klassische Verhörlampe anmachen. Ja, klar. So schräg von oben rechts. Ich meine Rauch. Du siehst halt eine Gestalt von durchschnittlicher Statur. Hat ein, sagen wir mal, steifes Gehabe, einen Anzug, aber das ist ja auch der normale Dress. Stahlblaue Augen, etwas unrasiert, riecht ein bisschen zu doll nach Aftershave, obwohl er unrasiert ist und hat eine Zigarette in der Hand. Steht vor dir, guckt dich eindringlich an. Ein bisschen nachdenklich auch. Haben Sie irgendeine Ahnung, warum Sie hier sind? Zuerst mal habe ich dieses Gesicht schon mal gesehen. Nein. Abgesehen davon, bei dem Gegenlicht ist das ja auch alles nur so eher schemenhaft zu erkennen. Ne? Ich habe die Lampe falsch eingestellt. Auf dich. Das habe ich Sie doch gerade gefragt. Was wollen Sie von mir? Sie haben keine Ahnung. Er wirkt so ein bisschen ungehalten. Sehr hätte er fast genauso wenig Lust, da zu sein wie du. Was fällt Ihnen zu... Fangen wir mal unten an. Was fällt Ihnen zu einem Mr. Anderson ein? Das war der Junge, den wir befreit haben. Ja, so langsam komme ich zu dem Schluss, dass was ich so über den Mr. Portsmouth gehört habe, wahrscheinlich stimmen könnte. Mr. Portsmouth... Versuchen wir es mal von einem anderen Winkel. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie eine Aussage gemacht haben über seltsames Verhalten der Polizei in Innsmouth. Stimmt das? Ja. Ja. Nun, ich habe da ein gewisses professionelles Interesse an der Sache. Vielleicht können Sie mir ein bisschen mehr erzählen. Denn die Kanäle, denen ich mächtig war, haben nicht so viel gehaltvolle Informationen ergeben bisher. Was wollen Sie eigentlich genau? Wieso? Wiederholen Sie einfach das, was Sie damals dem Beamten gesagt haben. Habe ich noch Wasser da? Du kannst bestimmt an irgendeinem Wasserhahn in der Ecke nochmal den Eimer auffüllen. Ja, ich bin auch ziemlich verwirrt und keine Ahnung, ich versuche mal mich zu bewegen und bin wahrscheinlich gefährdet oder so. Bisschen der Situation gewahr werden. Ja, Ich weiß nichts Genaues. Sie waren einfach seltsam. Ich gucke auf meinen Pad. Ich habe hier noch was von einer Vermieterin, die sie umbringen wollte. Wollten. Wer wollte wen umbringen? Vermieterin? Ihre Vermieterin? Meine Vermieterin? Ich habe doch aber einen Vermieter. Ach, vielleicht muss ich ihn einfach verschwinden lassen. Sie sind doch Arthur Portsmouth. Sind Sie sicher, dass Sie den richtigen haben? Lassen Sie mich doch gehen. Ich bin mir schon sicher, dass ich den richtigen habe, oder? Er wirkt so, also... Die Adresse hat gepasst, der Name hat gepasst. Aber er scheint weniger zu wissen als ich. Das ist schwierig. Okay. Innsmouth. Polizei. Was fällt Ihnen dazu ein? Wir hatten nur Kontakt mit so einem Sheriff. Wie hieß er noch? Birch. Birch, ja. In dem Moment habe ich es gesehen. Irgendein Herr Birch. Er hat diesen Mann in Schutz genommen, der uns angegriffen hat. Obwohl wir eigentlich die Opfer waren. Okay, und mehr? Dann hat er uns gedroht, falls wir wieder in die Stadt kommen, dass was Schlimmes passiert. Innsmouth. Ja. Kann ich jetzt gehen? Ich mach das Licht wieder aus. Ich muss erstmal nachdenken. Sein Licht oder das Hallo? Licht? Hallo? Sein Licht, natürlich. Hey! Lass den mich gehen! Jetzt bin ich genauso verwirrt wie er. Da waren diese Männer, die haben, und sie waren doch, und überhaupt. Bist du jetzt gegangen, oder? Ja, ich gehe aus dem Zimmer raus. Also. Ich sitze jetzt hier im Dunkeln. Ich sitze im Dunkeln. Nee. Knebelst du ihn vorher noch? Ja, natürlich knebel ich ihn nochmal. Oder lässt ihn weiter rumwinseln? Also bin ich jetzt geknebelt, ja. Also er stopft dir wahrscheinlich irgendeinen alten Lappen in den Mund. Einen alten Putzlappen. Und dann bist du wieder im Dunkeln, vernimmst vielleicht die Schritte hinter dir leiser werdend und bist dann wieder mit dir selbst alleine. Also alles, was ich jetzt an Informationen genommen habe, dass ich in einem dunklen Raum sitze mit einer einzigen Person, oder wie? Genau. Habe ich noch was mitbekommen? Nö. Schade. Es scheint Nacht zu sein oder der Raum ist fensterlos oder irgendwas auf alle Fälle. Es ist kein Licht, das irgendwie reindringt. Ich höre nichts, ich rieche nichts. Irgendwas? Mein Aftershave halt. Ja, lässt du ganz langsam nach, aber nur ganz langsam, genau. Okay, zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort. Faye geht in das Archiv irgendeiner Zeitung. In den Advertiser, genau. Jetzt Advertisers, okay. Ja. Arbeitet da wirklich ein Professor von mir? Nein. Ganz bestimmt wenn nicht. Wenn nicht, dann gehe ich mal an den Empfangstresen. Mhm. Jones, mein Name. Ich bin Studentin der Journalismusfakultät hier. Ich müsste dringend einmal eine Einsicht ins Zeitungsarchiv haben, betreffend Innsmouth. Wenn das möglich wäre, wäre ich sehr erfreut. Sicher. Unser Archiv steht dafür zur Verfügung. Was wollen Sie denn konkret wissen? Oder haben Sie etwas Näheres, damit ich Ihnen vielleicht ein paar richtige Sachen raussuchen kann? Dort sind damals Kinder verschwunden. Unter anderem der Sohn der Familie Anderson. Es geht generell um Verbrechen in Innsmouth und ungeklärte Dinge. Ja, davon gibt's da, glaube ich, viele. Zumindest, was man so hört. Ja, wenn Sie mir behilflich sein könnten, mir eine Auswahl darüber zu geben. Na, also ich nehme an, Sie suchen dann die aktuelleren Jahrgänge, oder? Aber ja, natürlich. Ja, dann warten Sie einen Augenblick. Damit stapft sie kurz raus und kommt dann mit einem dicken Packen Papier zurück, den sie dann vor dir auf dem Tisch dann ausbreitet. Bitteschön, das sind so die letzten 3 Jahre. Wenn Sie noch mehr brauchen, sagen Sie einfach Bescheid. Schauen Sie einfach mal durch. Ja, ich schlepp das da vorne mal hin. Es gibt extra so einen Lesetisch oder Lesepulte. An denen kannst du dich da entsprechend ausbreiten. Ja. Wie viel Zeit willst du denn investieren? Jetzt, wie viel Uhr haben wir uns verabredet? Im Diner? Diner verabredet man sich zum Dinner oder zum Essen. Ja, jetzt sind es circa 8 Uhr morgens. Mhm. Ich würde bis 11:30 jetzt erstmal suchen. Also gute 3 Stunden, 3,5 Stunden. Ja. Dann gib mir mal eine Bibliotheksnutzung. Ja, kriegst du. Ein regulärer Erfolg. Nach der ersten Stunde findest du irgendwie einen Beitrag, der etwas in dieser Richtung halt erzählt. Dr. Huntington ist derweil in seiner Praxis mal wieder aufgetaucht. Ja, doch. Die Patienten musste ja schon immer wieder vertrösten, Aber heute den Vormittag werde ich mir dann doch die Zeit nehmen, meinem Beruf nachzugehen. Aber doch, Dr. Handinken, spricht dich deine Assistentin an. Wo waren Sie die ganzen letzten Tage? Was ist denn hier los? Das ist doch keine Art und Weise, hier zu arbeiten. Wissen Sie, wie viele Patienten ich hier schon wegschicken musste? Ich bezahle Sie nicht dafür, dass Sie mich kritisieren. Die hätten ja wenigstens mal Bescheid sagen können. So geht das nicht. Meine Güte, ich hatte ganz vergessen, dass ich Sie eingestellt hatte. Jetzt machen Sie bitte Ihren Job und machen die Termine neu. Ich bin heute Vormittag da. Unglaublich. Damit rauscht sie davon. Du hast das Gefühl, sie schleppt ein Aura um sich herum im Umkreis von mindestens 10 Metern. Dürfte jetzt jegliche Pflanze verwelken. Meine Güte. Hätte eine Studentin einstellen sollen. Irgendwas Junges, Hübsches. George wuselt in der Kfz-Werkstatt. Nein. Nein? Nee, ich habe genügend Kohle. Okay. Dann geht's trinken. Ich versuche wirklich an der hiesigen Information bzw. Leitstelle vom Telefonzentrum die Telefonnummer von Paul Lamont rauszukriegen, ob das möglich ist. Mhm. Also theoretisch gesehen gebe ich mal an, Paul Lamont New York oder Paul Lamont New England, irgendetwas. Sie sollen mal gucken, ob sie den suchen, ob sie finden können. Also ich gebe halt noch an, vielleicht unter dem Branchenbuch, wenn es sowas damals gab, weiß ich jetzt nicht, sowas wie Mystiker oder sonst irgendwas. Ich glaube, der hat sich ja auch da in der, irgendwie mal in der Zeitung oder in irgendwelchen Shows dargestellt oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, also du hast definitiv Erfolg. Du findest irgendwie eine Rufnummer, die auf einen Parlement hinweist. Mhm. Aber gib mir mal eine Glücksprobe. Ja. Nö. Ja, also du wählst diese Rufnummer. Er ist nicht da. Und die Vermittlung sagt also relativ bald, Sir, ich erreiche da niemanden. Möchten Sie, dass ich weiter versuche? Ich probiere es zum späteren Zeitpunkt. Danke Ihnen erstmal. Okay. Ich schreibe mir halt die Nummer dann irgendwie auf so eine Serviette auf und stecke sie mir in die Jackentasche. An einem anderen Ort zu einer nicht genauen definierten Zeit. Es ist immer noch düster, staubig. Asa schwitzt Blut und Wasser und hat irgendwie so nicht definierbarer Form. Genau, und einen ziemlich ekligen Geschmack im Mund. Die pochenden Kopfschmerzen haben nicht wirklich nachgelassen, als du wieder Schritte von hinten vernimmst. Ja, ich versuche mich mal dahin zu drehen, in der Hoffnung, dass da irgendeine Tür mit Licht aufgeht oder so. Vielleicht sehe ich ja was. Ja, ich werde mal unterdessen Rücksprache in meinem Department gehalten haben, glaube ich. Ob die das ernst meinen. Der Herr macht nicht den Eindruck, als wüsste er, in welchem Jahrhundert er lebt. Wahrscheinlich war das eine falsche Fährte und ob ich nicht bitte was anderes machen dürfte. Mit relativ großer Deutlichkeit wird dir aber klargemacht, dass man dich nicht umsonst auf diesen Fall angesetzt hat. Okay, gut. Nee, dann. Und wahrscheinlich meine Beförderung mal wieder in Gefahr ist, ne? Gut, dann weiß ich ja, dass ich da nicht rauskomme aus dem Schlamassel. Dann, dann werde ich relativ schnurstracks wieder zu ihm hingehen und ja, in den Knebel entfernen, relativ ruppig abreisen und die Lampe wieder anmachen. Kann ich denn was erkennen jetzt, wo er durch die Tür geht oder so? Ja, ich werde sie so ein bisschen so drehen, dass er wenigstens mich ein bisschen besser erkennen kann, wenn er mit mir spricht. Weil nee, ich meine, als die Tür aufgeht. Wahrscheinlich nicht, oder? Vielleicht sehe ich irgendwelche bestimmte Art vom Gebäude oder so. Irgendwas, woraus ich irgendwas schließen kann. Arthur, ich gebe den Tipp, geh nicht in das Licht. Geh nicht in das Licht. Also sehr ausschlussreich, wie ich merke, ja. Ja, da sind wir schon zwei, ne? Ich krieg also eine Lampe in der Fresse. Ja, dann werde ich mich wieder hinsetzen, mir noch eine Zigarette anzünden und so ein bisschen resigniert seufzen und sagen, na gut, versuchen wir das Ganze nochmal. Vielleicht ein bisschen, Lassen Sie mich gehen! Ich habe wieder alles gesagt. Aber ich werde Sie auch gehen lassen, aber... Was wollen Sie von mir? Ich denke, das Beste wird sein, dass Sie mit mir zusammen nach Innsmouth gehen. Was? Nein. Wieso? Naja, ich habe ja gehofft, dass ich von Ihnen ein bisschen mehr Informationen bekomme über das, was sich dort zugetragen hat, aber anscheinend ist dem nicht so. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als mich vor Ort selbst zu überzeugen. Da wäre es doch hilfreich, jemanden zu haben, der mir vielleicht genau die Stellen und diese Personen zeigen kann, bei denen ich an der Tür klopfen sollte vielleicht. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Gehen Sie einfach zum... Arthur, das ist keine Bitte. Was wollen Sie überhaupt? Verstehe nicht. Der ist sehr überzeugend. Bin doch nur ein Schaffner. Soll ich versuchen, ihn zu wie sagt man? Intimidaten. Zu überreden. Das kann Arthur selber entscheiden, ob er jetzt gerade überredet oder überzeugt werden möchte. Ich glaube, eingeschüchtert ist er schon. Ja, überreden kann ich auch nicht so gut auf die normale Tour. Arthur, ich möchte Sie ungern gefesselt und geknebelt mit nach Innsmouth nehmen. Also wäre es doch vielleicht besser, wenn Sie einfach kooperieren. Ich kann Ihnen doch die Adresse sagen. Ich versuche ihn jetzt einzuschüchtern, glaube ich. Wie mache ich das denn? Glaube ich. Bin schon genug eingeschüchtert. Ja. Du hast doch Werkzeug, oder? Ja. Der erste Schritt eines Folterknechts war ja immer Präsentieren des Werkzeugs. Dann werde ich mir erstmal meine Handschuhe anziehen. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, ne? Oh Mann. Es knacken die Gelenke, ne? Ja, genau. Ich zucke so hoch. Dann gucke ich in meine Jackentasche. Zigarette. Wo habe ich ihn denn? Lege ich so einen Schlagring auf den Tisch. Kriegst du ganz große Augen? Arthur, dieses Reden strengt mich wirklich an. Ich bin eher ein Mann der Taten. Ich fange so leicht an zu zittern. Und es wäre doch wirklich eine großartige Sache, wenn Sie auch zu einem Mann der Taten werden könnten. Ich nicke so ganz. Sehr gut. Mittlerweile ist wahrscheinlich auch nicht nur ein Aftershave-Geruch in der Luft. Och nein. Ne, so schlimm nicht ganz. Zum Glück gibt's zwei Eimer da in dem Raum, ne? Na gut, ich nehme das jetzt mal als Ja. Dann werde ich meinen Schlagring mal wieder einstecken. So selbstbewusst ihm die Fesseln durchschneiden mit meinem Schweizer Taschenmesser. Mein Klappmesser. Im Zeitungsarchiv hat Faye noch einen zweiten Artikel irgendwo gefunden mit irgendwelchen merkwürdigen Gerüchten. Also ich halte natürlich auch Ausschau nach, ob ich irgendwas über den Orden finde, wie das, über den wir gelesen haben. Irgendwelche Anzeichen. Ja, wobei, wie gesagt, das Durchsuchen von drei Jahren Zeitungen heißt ja im Wesentlichen querlesen, überfliegen, Überschriften, korrekt, scannen und so korrekt weiter. Also eine Volltextsuche ist da nicht unbedingt zeitgemäß oder so einfach. Von daher sind das so die zwei Sachen, die du jetzt gerade gefunden hast, als es dann auch schon gegen Mittag wird. George hat noch eine Weile versucht, in New York Paul Lamont zu erreichen. Wenn es klappen würde, ja. Wenn nicht, meine Güte. Dann mache ich es aber dann wirklich so, dass ich zurück zur Tankstelle gehe. Ja, warte. Du hast Glück. Okay. Und du erreichst jemanden, der dir mitteilt, dass Paul seit einiger Zeit vermisst wird. Oh, also ich bin wirklich sprachlos. Mir bleibt ein bisschen der Mund zu offen stehen. Und ich meine, dann können Sie mir da irgendwie etwas Näheres drüber sagen? Oder ist das aufgrund irgendwelcher Situationen nicht gut? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen da was sagen kann. Da wenden Sie sich vielleicht besser an die Polizei. Kennen Sie Paul denn? Ich war mit Mr. Lamont in New England auf einer Seance. Ein Kunde also? Ja, mehr oder minder. Also wie gesagt, wenn Sie Näheres wissen, dann wäre das sehr hilfreich. Aber für alles Weitere würde ich Sie bitten, nehmen Sie doch bitte Kontakt auf mit der Polizei. Man hat uns da doch dringend empfohlen, keine weiteren Auskünfte irgendwie zu erteilen. Ich verstehe. Sie meinen dann die Polizeidienststelle in New York, oder? Ja, selbstverständlich. Ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Guck dann so diesen Telefonhörer an und häng ihn dann so relativ, okay, auf. Geh dann, gedankenversunken, zurück zur Werkstatt, guck meinen dortigen Chef so an und meine dann, Sir, bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich zurzeit körperlich wie mental nicht in der Verfassung bin, für Sie zu arbeiten. Okay, ich habe mir aber auch schon Gedanken gemacht. Die Fehlzeiten waren ja nicht ungewöhnlich. Ich weiß, ich brauche Zeit für mich, ein paar Sachen persönlich zu regeln. Falls... Ja, hättest du ja wenigstens mal Bescheid sagen können hier. Hab ein bisschen Zeit gebraucht. Ich hoffe, Sie verstehen das. Und falls ich alles regle und Sie haben dann noch einen Platz für mich, dann würde ich gerne zurückkommen. Aber zurzeit... Ja, falls ich dann noch einen Platz hier habe. Verständlich. Sie können mir dann die Papiere die nächsten Tage an meine Adresse schicken. Sicher. Zieh ich kurz meine ziemlich dreckige Golfmütze vom Kopf und verabschiede mich dann und gehe Richtung Diner. Zieh mir erstmal zitternd nochmal kurz mehr in Gedanken an Lamont. Eine Zigarette aus der Tasche, geh dann über die Brücke zum Diner rüber. Ja, Dr. Huntington hat etwa 4 bis 5 ältere Damen verarztet, die alle so den Eindruck machen, als hätten sie tatsächlich schon eine Woche da im Wartezimmer gesessen. Aber das hat wahrscheinlich nicht viel geändert an ihrer körperlichen Verfassung. Ja, weil die nur zum Tratschen kommen, das kennt man ja von älteren Damen. Ja, du hast zumindest so ihre Lebenserfahrung jetzt noch einmal in aller Detaillierung miterleben dürfen. Ich werf zwischendurch mal ein, dass ich in Innsmouth war die letzten Tage. Und vielleicht haben sie ja tatsächlich eine Menge Erfahrung. Ja, auch ohne Psychologiewurf wirst du feststellen, dass die alle ziemlich entsetzt sind und die ein oder andere dann sogar ziemlich überhastet die Praxis verlassen und sowas murmeln wie von, ich suche mir einen anderen Arzt. Ups, das mache ich dann auch nur einmal, glaube ich. Na, vielleicht zweimal, um das Ergebnis nochmal zu verifizieren. Aber die anderen Damen würde ich mir dann schon gerne erhalten, denn die zahlen gut, ohne dass es viel Aufwand bedeutet für mich. Nur Nerven. Du Lüstling. Ich glaube nicht, dass das Teil der Untersuchung ist. Aber ich bin doch da etwas verwirrt, dass hier anscheinend doch Innsmouth irgendwie so eine komische Wirkung auslöst bei den Damen. Ja, vielleicht muss man wirklich nur irgendwie eingesessene Einwohner finden und die erzählen einem schon irgendwas hier. Ja, aber dann ist es ja vielleicht dann auch schon Mittag nach den 5 Patienten. Mhm. Dann würde ich mal Richtung Brücke fahren, also hier auf die Hauptstraße. Also du kriegst noch hinterhergerufen von deiner Assistentin oder wie auch immer, ob der werte Herr Doktor denn gedenken würde, am Nachmittag wieder in der Praxis zu erscheinen oder ob sie gleich sich einen neuen Job suchen solle. Ich denke da über die Mittagspause drüber nach, über beide Fragen und melde mich dann wieder bei ihr. Okay, und mach sich dann damit auf den Weg in Richtung deiner. Unterwegs halte ich mal witzigerweise bei irgendjemandem an, der an dem auf dem Bürgersteig steht und frag mal, wo es hier nach Innsmouth geht. Ja, du kriegst eine relativ detaillierte Wegbeschreibung. Im Sinne von, fahren Sie hier nach Norden in die Richtung Küste. Mhm. Aber was wollen Sie denn da? Da wollen Sie doch nicht wirklich hin, oder? Ja, einer meiner Patientinnen ist dorthin gezogen. Deshalb überlegte ich, ihr einen Besuch abzustatten. Warum denn nicht eigentlich? Ja, das weiß doch jeder. Da herrscht doch nur Inzucht und die sind doch alle nicht mehr ganz so, ne, wie sie verstehen, was ich meine. Ja, aber... Kein gutes. Da ist jemand hingezogen, den Sie kennen? Die werden doch nicht alle irgendwie verrückt sein da. Bisschen Inzucht kann ich mir einfach vorstellen, aber sonst? Ja, das ist schon sicherlich seit hunderten Jahren oder so. Es war doch mal eine wichtige Handelsstadt. Da werden doch immer wieder neue Leute gekommen sein. Das ist aber auch schon wieder Ewigkeiten her. Naja, Sir, wenn Sie mich fragen, also mich würden da kein Dutzend Pferde hinziehen. Naja, aber gut. Dann vielen Dank für die Wegbeschreibung. Er tippt an seinen Hut und geht weiter. Zunehmend verwirrt über den Ruf dieser Stadt, der mir irgendwie noch bisher noch nicht so begegnet war, setze ich meinen Weg fort über die Brücke. Okay, wir kennen das schon. Diese Detaillierung. Faye macht sich vermutlich dann jetzt auch auf den Weg. Ja, mache ich. Mit meinen Notizen werde ich da ankommen. Und triffst dort auf zwei Herren. Ich schlender mal auf die zu. Natürlich erheben wir uns beide. Ich ziehe auch mein Käppi wieder runter, wie sich das gehört. Ich rückte damit den Stuhl zurecht. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, Miss Jones. Guten Tag. Bin etwas fündig geworden in der kurzen Zeit. Gut zu hören. Ich hatte nicht so viel Glück. Halte einen Zettel vor meine Nase. Schau nach links und schau nach rechts. Ich nehme mal einen Eistee bitte zunächst. Ja, danke. Also, ich habe zwei Artikel gefunden auf die Schnelle. Auf dem einen steht, irgendwo auf der Nordseite des Flusses hat sich in den baufälligen Häusern eine brutale Bande von Schwarzbrennern festgesetzt. Von dieser Gegend hält man sich besser fern. So, und passend dazu habe ich noch etwas anderes Interessantes gefunden. Auf der Nordseite des Flusses befinden sich wohl die Salzmarschen. Ich habe nämlich hier gefunden, in den Salzmarschen nördlich von Innsmouth sollen ganz grässliche Ungeheuer hausen. Vielleicht gab es Sichtungen. Aha. Okay, das müssen die beiden erstmal verdauen. Sie sitzen also eine ganze Weile da mit offenem Mund und großen Augen. Meine Hand fährt zum Bauch. Komischerweise schmerzt gerade diese komische Narbe. Haben Sie Hunger? Nein. Aber ich... Ich ziehe auch in Gegenwart von ihr eine Zigarette raus und knüll die Golfmütze von mir und bestelle mir nochmal einen großen schwarzen Kaffee. Aber die Zigarette lassen Sie bitte besser sein, bis ich gegessen habe. Danke. Ich reagiere überhaupt nicht drauf und zünd sie an. Zieh einen ganz tiefen Zug ein und lass so eine riesige Wolke über den Tisch raus. Sie meinten es, Jones? Könnten Sie bitte die Zigarette ausmachen? Ich möchte jetzt essen. Einen guten. Mein Herr? Drück sie in den Aschenbecher außen. Danke. Ich berichte dann nebenbei, dass ich mit einigen Leuten gesprochen habe und Innsmouth nebenbei erwähnt habe, und diese Stadt offenbar einen ganz, ganz schlechten Ruf unter den Einheimischen hier hat. Ja, das kann ich verstehen. Aber am besten rät man den Leuten dort gar nicht erst hinzufahren. Ja. Es ist ja furchtbar. Ganz langsam kommt das Blut auch in Arthurs Hände wieder zurück. Die Hände kribbeln. Ja, das Gefühl kommt jetzt auch langsam wieder. Und jetzt? Ich biete ihm eine Zigarette an. Zigarette. Nein, danke. Ich rauche Pfeife. Sie fahren Auto, habe ich gehört. Wir nehmen Ihren Wagen. Sie haben doch einen eigenen Wagen, oder? Nein. Er hat keinen eigenen Wagen? Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal Auto gefahren bin. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie den richtigen haben? Was sagt mir meine Psychologie? Ich bin mir sicher, dass ich es nicht habe. Ich hatte noch nie einen eigenen Wagen. Sie sind noch nie einen eigenen Wagen gefahren. Auf dem Weg können wir uns ja ein bisschen unterhalten über Ihre Komplizen. Komplizen? Mittäter, Mitwissenden, Eingeschworenen. Sagen wir mal, haben Sie Bekannte, die das Gleiche miterlebt haben wie Sie, aber sich eloquenter ausdrücken können? Ich hader so ein bisschen, weil ich eigentlich niemanden verraten will. Ich hab Ihnen doch schon alles gesagt. Ich weiß nicht, wer Ihnen noch mehr sagen könnte. Ich starr ihn halt nieder. Guck mal, ob da noch mehr kommt und verzieh keine Miene. Bisschen was weiß ich ja wahrscheinlich auch, ne? Oder ist er da echt so ganz alleine irgendwo reingetorkelt? Asa, mach mal eine Probe auf Mana. Auf Mana? Mhm. Okay. Du hast dich trotz dieser Situation erstaunlich gut noch so unter Kontrolle, ja? Ein bisschen Schlimmeres erlebt. Ja. Du siehst, er ziert sich ganz gewaltig. Ja, aber gut, glaube ich ihm das jetzt, ist ja eher die Frage. Er ziert sich, mir irgendwas zu erzählen, aber ich meine... Er weigert sich, was zu erzählen. Das erkennst sich. Du definitiv. Also, was? Er weiß was, aber er verrät es dir nicht. Schweinerei. Na gut, dann ich muss ja irgendwas machen, was man, was keine sichtbaren Verletzungen hinterlässt, auf jeden Fall. Na, dann werde ich halt ganz lässig, oder so lässig ich das hinkriege, während ich mit an meiner Zigarette ziehe, ihm so einen schönen Leberhaken verpassen. Ah! Und dann mich so runterhocken und ihn nur angucken, noch ein bisschen Rauch ins Gesicht blasen. Ja, da darf der Arzt sich auf jeden Fall mal einen Trefferpunkt abziehen. Aber nur, weil ich so klein bin. Warte, war ich jetzt wieder auf 11 oder nach dem Krankenhaus? Weil bei mir steht noch 6 drin. Achso, nein, du warst schon wieder oben angekommen. Also bist also jetzt wieder bei 10. Ihre Loyalität ist wirklich beneidenswert. Aber ich habe leider keine Zeit für solche Sachen. Also bitte, geben Sie mir ein paar Namen. Was machen Sie denn mit denen? Oh, ich werde mich ganz freundlich mit Ihnen unterhalten. Fühlen die denn auch? So wie mit Ihnen. Wir sind doch Freunde, oder? Warte mal kurz. Das ist irgendeinen Wurf. Ich bin eigentlich ein ganz sympathischer Kerl, wollte ich sagen. Ne? Ja, vielleicht kann ich dich ja überzeugen, dass ich der eloquenteste dieser Gruppe bin. Oh Gott. Okay. Also da würde man sagen, das ist mindestens eine schwere Probe, ja? Unter der gegebenen Situation, unter der Stressbelastung. Das überzeugen oder überzeugen, wa? Also schwer, sag ich mal, in dem Sinne, dass du einen Strafwürfel, ja genau, machen wir das mit Strafwürfel. Ja, aber sowas von. Würfel ich was dagegen, oder? Du kannst jetzt Psychologie dagegen hauen. Ich bin der eloquenteste dieser Gruppe. Wenn du einen besseren Erfolg als regulär hast, dann... Das können wir mal ausprobieren. Oh, Gottes Willen. Er durchschaut dich, er hat einen schwierigen Erfolg. Schon klar. Aber jetzt will ich schon wissen, wie du mich davon überzeugen möchtest, dass du der eloquenteste aus der Gruppe bist. Ich sag dir, ja, der Doktor ist zwar schlau, aber mit Worten kann ich schon immer gut. Ich mit den Passagieren, ich red doch immer mit denen. Ich versuche ihnen doch alles zu sagen, was ich weiß. Arthur, wovor haben Sie denn so eine Angst? Ich halt mir so meine Seite. Guck vielleicht auf den Schlagring. Nun ja, ich meine, das sind halt die Konsequenzen, aber Sie haben ja offensichtlich noch viel mehr Angst davor, mir irgendetwas zu erzählen. Lassen Sie uns doch einfach in Ruhe. Wir vergessen das hier. Ich habe Sie nie gesehen. Okay, während da in diesem staubigen, dunklen Raum jemand darum bettelt, noch mehr Prügel zu kassieren, sitzen die anderen drei gemütlich bei einem Kirschkuchen und Kaffee in einem Diner und unterhalten sich über irgendwelche Märchen aus der Zeitung. Sie sehen so blass aus, die Herren. Ich kann es nachvollziehen. Ich selbst erinnere mich da an einige düstere Dinge. Ruhe? Aber wir müssen dagegen etwas tun. Ja, wollen wir es jetzt nochmal mit dem Autovermieter probieren? Ja. Ist vielleicht heute schon ein bisschen dann später noch hinzufahren. Wir sollten uns, wir gucken einfach mal. Vielleicht noch ein Stück Kirschkuchen mit auf den Weg mitnehmen. Und den Autovermieter finden. Wenn der nicht irgendwie, Mittwoch haben wir heute, glaube ich, nur vormittags offen hat. In der Tat, ich bestelle mir noch ein Cake to go. Und ihr macht euch dann auf den Weg zur Autovermietung. Genau. Ja. In der staubigen, dunklen Kammer. Hat Arthur sich jetzt überlegt, noch weitere Prügel zu kassieren oder packt er aus? Kommt drauf an, was passiert. Wie viele Trefferpunkte hast du? Noch 10. Noch 10, alles klar. Dann kannst du so einen Schlagring auch einstecken, ne? Aber dann geh mal auf den Kopf, das sieht ja nicht aus, dann kann ich ihn ja nicht mitnehmen. Oder bist du eh schon so ein bisschen entstellt? Kann ja sein. Würfelglück ist ja so eine Sache bei... Ich weiß ja nicht, ob du meinst. Nee, das also vielleicht... Oder ob vielleicht auch weniger reicht würde. Wenn ich an der Kinnspitze treffe, dann sieht man es vielleicht nicht. Naja, ein Treffer am Arm kann auch ganz gehörig wehtun, ne? Ja, hast recht. Na gut. Okay, dann werde ich mal wieder meinen Schlagring rauspacken, vor seiner Nase erstmal noch kurz rüberpolieren. Und wenn er mich dann immer noch so mit großen Augen anguckt, dann werde ich mir mal schön einen auf die Schulter verpassen. Dann mach da mal jetzt eine ordentliche Probe drauf. Und die Schulter ist gebrochen. Aber das kann jetzt sehr skurril werden, wenn ich die nicht schaffe, die Probe, ne? Das ist bestimmt leicht. Wenn ich dann daneben haue. Das ist Nahkampfhandgemenge, ne? Ich bin gefesselt. Nahkampfhandgemenge, ja. Ja, du triffst. So, was gibt das für einen Schaden? Mit dem Schlagring? Tut weh. Ist das, eine 6. Oh Gott, echt? Hast Glück, Hand abreißen? Hast Glück. Oh, Schwein. Ein dosierter Schlag. Genau so viel wie der Schlag in die Magengrube halt. Ich hab nicht so doll zu kommen. Ja, ich schreie trotzdem auf. Auch vor Schreck. Das Ding an Held. Sag, Bewertet. Ich kann es jetzt noch 9-mal machen, mein Gott, oder? Der Doktor weiß Bescheid. Der Doktor. Ja, den könnten wir dann auch aussuchen, wenn wir hier fertig sind. Hä? Welcher Doktor? Dr. Huntington. Dr. Huntington. Kenne ich einen Dr. Huntington? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Nee. Okay, Dr. Huntington. Dann fahren wir doch als erstes zu Dr. Huntington. Ich weiß ja gar nicht, wo du wohnst, oder? Ja, wenn man rumfragt, kann man die Praxis schon finden, denke ich. So groß ist Arkham auch nicht, genau. Ansonsten gibt's ja auch noch eine Idee, wo er schon mal anzutreffen ist, ne? Ich sage dir auch so, ich weiß aber nicht, wo er wohnt. Ja, ich kann jetzt nicht das geheime Headquarter verraten. Nein, nur mein Zuhause. Ja, da waren die Bösen noch schon. Gehen wir erstmal zum Diner und dann können sie mir alles erzählen. Nur nicht zum Diner. Was? Nein, nicht ins Diner. Ich mag den Geruch von Kuchen nicht. Okay. ja. Gut, Dr. Huntington. Sonst noch jemand? Wissen Sie noch einen Namen und auch, wo wir diesen... Dr. Huntington ist der Schlauste der Gruppe. Wenn Ihnen jemand was sagen kann, dann er. Dann suchen wir Dr. Huntington. Ohne Anhaltspunkte, wo wir ihn finden können. Ja, ich weise ihn halt zum Auto. Er wird ja irgendwann, also, ne, er muss ja losfahren dann irgendwie. Wenn er mit dem Kreis fährt, dann... Wenn er mich lässt sich Arthur noch nötigen, noch irgendwelche Informationen rauszugeben, wo man diesen Dr. Huntington finden könnte? Er fragt ja nicht, von daher. Ja, ich denke halt im Auto, wir fahren dann schon mal los und dann können wir weitersprechen. Dann kann ich ihn nicht verprügeln im Auto, das ist nicht so gut. Gut, derweil stehen die anderen drei vor der Autovermietung. Mhm. Hat die offen? Die hat offen. Wow, okay. Dann gehe ich mal rein, halt Miss Jones die Tür auf. Vielen Dank. Bitte sehr. Es stürmt auch sehr rasch und eilig jemand auf euch zu. Ein sehr geschäftstüchtiger Mensch mit sehr schütterem Haar, dafür aber einem kleinen Wohlstandsbäuchlein, der direkt auf Dr. Huntington zukommt und sagt, willkommen, was kann ich für Sie tun? Sie suchen bestimmt ein schickes Auto für einen Ausflug, nicht wahr? Ah, ich habe, glaube ich, das passende Fahrzeug für Sie. Schauen Sie mal hier, hier hätte ich eins mit Weißwandreifen. Das macht sich richtig gut. Wie wär's damit? Oder soll es was Größeres sein? Ein Umzug? Ein unauffälliges Auto hätte ich gerne. Ein auffälliges Auto. Ja. Oh, da muss ich sagen, diese Kategorie wird eher selten angefragt. Was, Ja, wissen Sie, ich möchte mit der Dame wohin fahren und... Ich verstehe, natürlich. Ja, dann kommen Sie, er winkt sich zu sich mit Ladefläche oder ohne? Ladefläche muss nicht sein, aber schnell muss es sein. Okay. Schnell und unauffällig. Gut. Ja, dann kommen Sie mal mit hinten rum auf dem Hof und zeigt dann entsprechend ein Fahrzeug. So riesig ist die Auswahl auch nicht, die er wohl hat, aber ein Auto. Ja. Ist dieses Modell unauffällig genug? So ein Standardmodell. Passen 4 Leute rein etwa? Ja, man muss sich so ein bisschen quetschen, aber da könnten 4 Leute irgendwie hin reinpassen. Ja. Was kostet der Spaß? Ah, wir werden uns schon einig. Ja, dann mal eine Ansage. Na, für dieses Fahrzeug, wie lange brauchen Sie es denn? Ein paar Tage, ich denke 3 Tage würden reichen. 3 Tage, Na, bei 3 Tagen, da wäre das $6, aber für $8 könnte ich es Ihnen auch eine ganze Woche geben. Das ist doch ein Wort, guter Mann. Ich nehme es eine Woche. Hier haben Sie $8 und muss ich unterschreiben. Ja, er füllt noch ein entsprechendes Formular, so ein Kärtchen aus, wo deine Anschrift da drauf muss. Und dann händig ich dir dann auch die Unterlagen für dieses Fahrzeug aus. Dann würde ich Miss Jones einsteigen lassen. Mhm. Ja, ich setze mich nach vorne rechts. Ich setze mich vorne links. Ja, doch. Fahr dann vom Hof und lese draußen Peterson auf. Ich bin draußen stehen geblieben und hab draußen meine Zigarette geraucht. Ja, dann fahr ich 2-3 Blocks und halt dann erstmal an. Soll ich Sie nochmal bei der Zeitung absetzen, Miss Jones, für die Nachmittagsrecherche und dann fahren wir wirklich morgen erst los, oder? Ganz wie Sie wollen. Meinen Sie nicht, dass wir nicht genug? Okay, dann können wir jetzt auch gleich fahren. Können wir nicht nochmal kurz zu dem Diner? Meinen Sie, dass Portsmouth sich vielleicht nochmal anders überlegt hat und aufgekreuzt ist? Ja, klar, warum nicht? Drehen wir noch eine Schleife am Diner vorbei. Okay. Derweil im anderen Auto? Ja, ich versuche einfach mal ziellos umherzufahren. Das dauert nicht lange, bis das deiner Begleitung auffällt, dass das ein wenig ziel- und wahllos erscheint. Ja, ich rauche erstmal meine Zigarette zu Ende. Schaue mir so, ich muster ihn so ein bisschen beim Fahren, suche mir so ein bisschen ein besseres Bild von ihm zu machen. Bist du still die ganze Zeit bei der Fahrt? Machst du einfach ganz konzentriert deine Arbeit? Oder redest du so viel, wie du gesagt hast, bei der Arbeit? Ich stelle dir so ein paar triviale Fragen, also wo du aufgewachsen bist und ob du gut mit Dr. Huntington befreundet bist und warum du nicht weißt, wo er wohnt. Und ich frage ihn dann, wenn du jetzt Dr. Huntington kontaktieren wollen würdest, was würdest du tun? Außer ziellos in der Stadt umherzufahren und nach ihm zu suchen, ob er zufällig an der Straßenecke steht. Oder im Auto da vorbeifährt. Oder gerade da, genau. Ich weiß nicht, er kam sonst immer zu mir. Also langsam wird mir das, glaube ich, zu bunt. Habe ich noch so ein Safe House, ein anderes, dass wir nicht zurückfahren müssen? Ein anderer Folterkeller irgendwo? Naja, du hast ja immer noch deine Mietswohnung. Ach, stimmt. In meiner Wohnung! Ich halte doch übrigens mal nach Polizei Ausschau, wenn wir da so rumfahren, ja. Ja, wie üblich, wenn man die Polizei braucht oder sucht, dann ist sie gerade nicht da. Aber sagen wir mal so, der Milton darf mal einen Glückswurf machen. Das wäre bitter nötig heute mal jetzt. Oh. Okay. Ah. Oh. Das ist es jetzt gut für mich? Wahrscheinlich. Hätte selbst mit 2 Bonuswürfeln nicht gepasst. Nee. Das war irgendwie nix. Gut. Glück für Arthur. Oder für Dr. Huntington oder wie auch immer. So, und jetzt würfeln wir alle Glückswürfe, aber wir sehen sie. Kannst du gerne mal machen, ob du irgendwo was... Nein. Ja, finde ich gut. Also Dr. Huntington fährt mit dem Auto im entgegenkommenden Verkehr. Hey, ist das da drüben nicht? U-Turn! Hinterher! Ich fahre sehr auffällig. Und der sah doch ein wenig blass aus, oder? Yeah. Drehen Sie! Los, zieh die Sehr angespannt. Ja, ich sitze ganz entspannt daneben. Also, ne? Ja, du sitzt entspannt daneben, aber der Arthur ist halt ein bisschen komisch. Aber der Arthur hat das Auto ja nicht erkannt, weil es halt nicht Dr. Huntingtons Auto mit den Weißwandreifen war und der Blick ja doch eher Richtung Bürgersteig und Co. war, um da vielleicht sein hoffentlich einen Streifenbeamten zu sehen, ja. Aber... U-Turn! Ich mache eine kleine kurze Wende. Gas geben! Und düst dem Wagen dann hinterher. Schneller! Da fährt meine Oma ja schneller. Das wäre doch Glück dann für mich, ja. Die Frage ist, soll ich ihn einholen oder soll ich ihn verfolgen? Hinterher und zwar ganz ruhig. Ich mach die Scheibe runter. Also ich glaube, wir hatten schon mal geklärt, dass man die Scheibe nicht runterkurbeln kann, sondern das sind, wenn genau. überhaupt, irgendwie solche Ausstellfenster. Oh Gott. Genau, so zum Aufklappen. Ich klapp die auf, ja. den Arm raus und winke. Ihr oh. fahrt hinter denen her, ne? Das wisst ihr schon. Ja, ja. Und dass man den vorsichtig unauffällig hat sich gerade gegeben. Wohin wird Arthur ja. gelenkt? Oder wohin? Merke ich das denn, dass jemand hinter mir liegt? Du kannst eine schwierige Probe auf Verborgenes erkennen machen. Das ist jetzt nicht wirklich verborgen. Oh. Oh, jawohl. Also bei deinem... Da ist die Eins. Da ist sie, ne? Endlich, da ist sie. Jetzt kommt der Lauf. Pass auf. Bei einem Blick... In den Spiegel entdeckst du tatsächlich, dass irgendwie hinter dir ein Fahrzeug ist, das du nicht erkennst, aber irgendjemand winkt da ganz heftig. Ne? Du guckst noch mal hin, es wird immer noch gewunken. Jetzt wird meine Hand langsam kalt, jetzt zieh ich sie mal wieder rein und mach die Scheibe. Als du um irgendeine Kurve biegst, auf Anweisung von deinem Beifahrer, fährt das andere Fahrzeug auch hinterher. Aber du kannst nicht erkennen, wer drin sitzt. Aber das werde ich jetzt wahrscheinlich auch merken, oder? Dass wir verfolgt werden. Oder dass er... Dass er mit großen Augen in den Rückspiegel geguckt. Aber guck die ganze Zeit mit großen Augen noch an. Das kannst du gerne mal probieren, aber da würde ich sagen, das musst du erstmal mit Verborgenen oder okay. mit Psychologie oder so. Ja, mit Psychologie. Psychologie, okay. Ob du erkennst, dass sein Verhalten sich da. Ja, okay. Du bemerkst also, dass das Verhalten von Arthur Portsmouth sich verändert hat. Er guckt erstaunlich häufig immer wieder mal in den Spiegel. Dann folge ich seinem Blick natürlich. Die Spiegel sind für dich natürlich nicht geschickt eingestellt. Du siehst also im Spiegel nichts. Nee, und ich habe ja auch keinen Beifahrerrückspiegel, ne? Mhm. Das ist natürlich doof. Dann gucke ich halt nach hinten. Das schaffe ich vielleicht. Da ist ein Auto. Ja gut, aber zur Kenntnis genommen, ich bin ja geschult darin, auf solche Sachen zu achten. Also werde ich versuchen, mir nichts anmerken zu lassen. Also, und immer mal ab und zu gucken, ob das Auto uns verfolgt. Asa, du siehst schon, dass er auch den Blick nach hinten wagt. Das ist da doch sehr auffällig. Okay. Und habt sie nicht gesehen, Miss Jones. Vielleicht überhole ich ihn doch mal und wir halten ihn an. Ja, das wäre ganz gut. Weil eigentlich hat er kein Auto, meines Wissens. Ja, wie? Ich setze mal vielleicht zum Überholen an. Fährt er bei einem Freund mit. Stimmt, er könnte Freunde haben. Das ist unwahrscheinlich. Einfach langsamer fahren, ihn zwingen, langsamer zu fahren. Ja, ich fahre mal, also ich guck mal eine geeignete Stelle zum Überholen. Es wird auch hier vielleicht schon noch im Stadtverkehr gehen. Ja, in Arkham 1925 ist richtig viel Verkehr. Ja. Ja. Du könntest höchstens eine deiner Patientinnen von heute Vormittag auf der Straße begegnen. Da muss ich wieder zu mir kommen. Also, vorbeifahren. Faye kann ja von der Seite nochmal winken. Ja, Fenster auf, winken. Und dann setze ich mich vor dem. Ausbremsen. Okay, gib mir das mal mit einem Autofahren. Dieses Manöver Autofahren. Will ich jetzt mal... Komm, ramm ihn einfach von der Straße. Ja, ich wollte jetzt nur gerade zu meinen echten Würfeln greifen, automatisch. Ja, ich würde auch etwas langsamer werden, wenn ich das bemerke. Jawohl. Nicht gut, aber gut drunter immerhin. Passt, genau. Also du ziehst locker an dem Fahrzeug vorbei. Irgendwo springen ein paar Leute von der Fahrbahn zurück. Beim Vorbeifahren winkt Faye dann nochmal rüber und ruft vielleicht auch... Arthur! Langsamer fahren, anhalten. Und dann setzt das Fahrzeug auch oder schert vor euch wieder rein. Ich halte wo an, wenn ich muss. Das ist schon Rückleuchten beim Bremsen? Nee. Okay. Was machen Arthur und Milton? Freunde von dir? Erkenne ich sie denn jetzt oder wie? Ja, also Face-Gewinke und Geschreie hast du schon auf alle Fälle jetzt wahrgenommen und... Du weißt definitiv, wer da drin ist. Ja, also ich halte auf jeden Fall an. Sag. Du willst ja meinen Wagen nicht zu Schrott fahren, oder? Richtig. Das würde ich mich ja nicht wagen. Ich fahre dann auch rechts ran vorne. Ich guck dich nur so an und zuck mit den Schultern. Mit meinem nervösen Blick. Ich würde dann mal aussteigen. Ich steig auch aus. Ich auch. Hab die Golfmütze ins Gesicht gezogen. Ich klopfe mal bei Arthur ans Fenster. Wie üblich, meine rechte Hand ist in der Jackentasche. Wieso? Dok, dok. Die ist schon immer in der Jackentasche. Ich habe schon Insanity-Punkte verloren. Okay, also, die ist immer in der Jackentasche. Also, ihr habt jetzt ein völlig fremdes Fahrzeug angehalten, in dem Arthur Portsmouth sitzt und neben ihm sitzt ein anderer Mann. Gut, können wir mit, ich sag mal, Psychologie feststellen, ob er, weiß ich, schweißnass gebadet ist, verkrampft. Ich glaube, da reicht ich, ja, Psychologie. Ich fürchte, dafür braucht man keine Psychologie. Also in dem Moment, wo wer auch immer dann neben das Auto tritt und durchs Fenster halt dann auf Arthur schaut, der sieht, dass der ein wenig... Und deswegen erklärt sie auch meine rechte Hand in der Jackentasche. Also Dr. Huntington würde vielleicht auf irgendwie einen fiebrigen Effekt oder so im ersten Moment deuten. Ja. Aber Arthur geht's nicht gut. Hat mein Begleiter irgendeine gefährlichere Waffe auf mich gerichtet? Nö. Die ich erkenne? Weil wenn nicht, würde ich versuchen auszusteigen. Oh, ich leg dir die Hand auf die Schulter. Aber sehr freundschaftlich natürlich. Bitte bleiben Sie sitzen. Arthur. Alles in Ordnung? Ich bewege so meine Lippen so. Hilfe. So, dass er das nicht sieht. Stell uns doch deinen Freund vor. Also, mein Lieber, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Komm, steig doch aus, ich möchte dich umarmen. Was ist denn das jetzt für ein Haufen? Ich kann guck so ein paar nicht zwischen alle hinten her. Also, bei mir siehst du einen typischen, eigentlich relativ abgefuckten weißen Amerikaner. Mhm. Mit einer schäbigen Golfmütze auf, diese komisch schräg sitzenden Stoff-Golfmützen. Er hat eine schwere schwarze Lederjacke an. Hier fällt auf, dass sein Anzug so ein relativ billiger Kordanzug. Er hat schwere lederne Arbeitsschuhe eigentlich an, aber es eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst irgendwie. Unrasiert, scheint ein nervöses Zucken im Gesicht zu haben. Seine rechte Hand ist auf jeden Fall in der Jackentasche drinne, während die linke ganz normal unten ist. Scheint nicht irgendwie besonders auszusehen oder sowas. Ist wirklich sehr, sehr schäbig eigentlich angezogen. Also auch sehr schäbiges Aussehen. Also eingefallene Wangenknochen und so weiter und so fort, Ringe unter den Augen. Du würdest sagen, dass der Typ auch ab und zu tief ins Glas guckt. Okay. Ja, bei mir ganz das Gegenteil. Ich sehe recht gut gekleidet aus, bin also eher obere Mittelschicht, so würdest du schätzen, als Sachkundige anscheinend, mittlerem Alters, also Mitte 30 und relativ klein. GR ist Größe, richtig, ja. Michael? Ja. Heißt dann Größe 70 schon relativ groß? Oder klein und dick. Ja, genau. Also, ich weiß es nicht. Das ist in dem Sinne ein bisschen wahlfrei. Also 70 ist definitiv überdurchschnittlich vom, nennen wir es mal Volumen her. Ne? Also du kannst tatsächlich entweder überdurchschnittlich groß sein, du könntest aber auch ein gewisses Maß an Übergewicht haben. Faye Jones ist relativ jung, gerade angefangen, ja, junge Studentin. Wohl. Siehst du gar nicht, dass sie studiert. Ziemlich ruhig, ziemlich jung halt. Hat immer ein Buch. Aber das sagst du besonders gerne. Ja, du hast so einen Universitätsausweis links oben an der Jacke. Ja, ich sehe halt aus wie eine Studentin. Sie trägt so ein T-Shirt mit Studentin. Wie Gamma Delta. Da, Gedöns. Sieht recht gut aus. Ein Blick, der sehr selbstbewusst ist. Und ein sehr forsches Vorgehen. Sie ist gut gekleidet. Langer Mantel. Also du siehst einen ziemlich bunten Haufen von Personen, die nicht wirklich zueinander passen. Und eigentlich so das skurrile Bild, das du jetzt von Arthur gewonnen hast. Eigentlich so, ja. Was sind das denn? Das sind also deine Freunde. Ja, du kriegst so ein debiles Lächeln zurück. So freundlich kann. Arthur, wer ist denn dein Freund? Smith ist mein Name, sage ich. Ah, Smith. Er freut sich, kennenzulernen. John Smith. Und Sie sind? Jones. Faye Jones. Faye Jones. Und Sie haben uns angehalten, weil? Weil ich meinen Freund Arthur schon lange nicht mehr gesehen habe. Das ist doch bestimmt irgendein Verkehrsdelikt, oder? Ich versuche nochmal auf mich aufmerksam zu machen, indem ich meine Lippen bewege und ganz lange Hilfe, Hilfe. Ihr kriegt so einen richtig durchstechenden Blick von mir, so. Sehe ich das? Ja. Die Ereignisse der letzten Tage sind dem Arthur echt nicht gut gekommen. Welch Wunder. bin nicht sicher, Arthur, ob du in der Lage bist, noch weiter Auto zu fahren. Scheint dir nicht gut zu gehen. Soll ich dich nicht nach Hause bringen? Wir haben noch einen Platz im Wagen frei. Mister Smith, ja, das wär nett. Sie werden ihn doch bestimmt entschuldigen, oder? Na dann. Na, wer fährt mich dann nach Hause? Sie haben doch einen Wagen, oder? Ach, da vorne fährt doch der Omnibus. Sie sind doch ein fescher junger... Hab ich das jetzt laut gesagt? Ich bin der Älteste hier, vor allem, das ist der größte Witz an der Sache. Der Omnibusfahrer wird Sie bestimmt mitnehmen. Und wo parke ich meinen Wagen? Mitten auf der Straße? Am Straßenrand. Das tun die gewöhnlich. Ja, wissen Sie... Ach, das ist Ihr Wagen, dann fahren Sie ihn doch einfach. Statt fahren. Der Wagen ist... Der sieht schon ganz klapprig aus. Das ist jetzt eine doofe Situation. Ne? Das ist jetzt schon schwierig. Eigentlich wollte... Ich habe Sie angelogen, es tut mir leid, ich kenne Sie nicht. Aber eigentlich wollten Mr. Portsmouth und ich einen kleinen Ausflug machen. Oh, ein Ausflug? Mhm. Echt? Ja, haben Sie es schon vergessen? Sie wollten mit mir nach Innsmouth fahren. Innsmouth? In diese Ortschaft? Wie kann man nur? Da leben doch nur heruntergekommene. Da wollen Sie nicht hin, das ist langweilig. Da wollen Sie gar nicht hinfahren. Da wollen Sie überhaupt nicht hin. Ich versuche nochmal so heimlich die Klinke zu ergreifen und die Tür zu öffnen, versuche auszusteigen. Und ich habe gehört, da regnet's immer. Kann ich so eine gewagte Schätzung machen, dass das jetzt Dr. Huntington sein könnte? Hat er zufällig einen weißen Kittel? Nein, aber es sind ja auch zwei Männer da und der besser aussehende, zumindest von seiner Garderobe her, der andere ist bestimmt kein Arzt, aber... Kannst da das entsprechend gut mal vermuten, das ist durchaus valide. Derweil, Arthur, du wolltest jetzt versuchen, da heimlich mal die Türklinke zu bedienen. Das machen wir mal mit, verborgen bleiben. Wow. Ja, hallo. Das wäre heute sogar mit einem Bonuswürfel, ja klar, immer noch gewesen. Also ja, du hörst also das Klicken der Tür neben dir oder nimmst diese Bewegung erst wahr, als die Tür dann auch schon halb auf ist. Und Arthur auch schon so mindestens zur Hälfte draußen ist. Kann ich raushechten? Dann werde ich, statt ihn festzuhalten, was jetzt wahrscheinlich irgendwie schwierig wäre, werde ich einfach auch aussteigen. Und Dr. Huntington so meine Hand reichen sagen. Dr. Huntington nehme ich an. Ich ging ganz schnell zu George. Ja, in der Tat. Ich bin gerade etwas verwirrt, Arthur. Mit uns wollten Sie nicht nach Innsmouth fahren, aber mit diesem Herrn hier, da bin ich schon ein wenig enttäuscht von Ihnen. Also George ist auch ein bisschen guckt so Arthur an, der auf einmal sozusagen hinter seiner Schulter Schutz sucht. So, was zum Kuckuck geht hier ab? Und ich meine dann so, Arthur, bist du in Ordnung? Nein. Hat der Fuzzi dir was getan? Während die vorne da reden, ich rede halt so leicht über die Schulter. Hat der dir was getan? Ich versuch mal zu flüstern. Vielleicht schaffe ich das ja nicht mit meiner Angst. Ich flüstere dir zu, dass er mich entführt hat. Und ihm helfen müsst. Ich drehe mich zu dir um. Der hat was? Ich gehe so einen Schritt zurück, so, bin ich jetzt ertappt? Dann drehe ich mich um. Huntington, kommen Sie zurück. Faye, zurück. Ja, sie geht zurück. Mal hinter die Männer da. Der Mann hat Arthur entführt. Was? Er macht doch einen ganz netten Eindruck. Er ist aber verdammt schlecht da drin. Das auch. Ja. Ich meine. Also, dass da jetzt auf einmal Unruhe ist, dürfte dem Milton definitiv jetzt auch auffallen. Dr. Huntington war ja noch im Gespräch da verwickelt. Ja, ich habe gerade gesagt, der Mr. Portsmouth hat mir so viel von Ihnen erzählt. Aber dann merke ich, war natürlich mir schon klar, worauf das hinlaufen könnte. Ah. Und Sie sind ein Freund von ihm, oder? Warum wollten Sie denn mit nach Innsmouth? Dann bleibt mir ja, glaube ich, nichts anderes übrig, als meine Marke zu zeigen. Ne? Wie, Hundemarke? Meine Polizeimarke. What? Ich zieh da meine Polizeimarke raus und lass die freundliche Miene sofort wieder fallen und bin auch echt so ein bisschen genervt von der ganzen. Ich lasse einen für die Zeit angemessenen Fluch von mir hören. Ich verstehe. Es ist keine Marke, auf der irgendwie Arkham Police Department oder so draufsteht. Haben wir da vielleicht das Further Burns FBI vor uns? Ja, ist genau so eine Marke ist das. Wie heißt das? Bureau of Investigation? Ach, tatsächlich. Hätte ja auch irgendwie... Kennt noch keiner von uns. Wahrscheinlich. Nein. Ich bin schon etwas weiter weg, ja. Du bist im Auto. FBI. Boah, endlich kümmert sich jemand drum, der irgendwie sich hier vielleicht auskennt in der Sache. Also das FBI, Michael, ist zu der Nein, Zeit Nein, es gibt noch kein FBI. Es ist BOI, Bureau of Investigation, also ohne Federal. Okay. Ich sehe diese Marke ja. Er ist also nicht vom FBI, sondern vom Boy. Boy, genau. Da steht ja gar nicht Smith drauf. Er hat die Marke geklaut. Da steht sowieso kein Name drauf auf den Marken. Bestenfalls eine Nummer. Also ich gucke jetzt nur hin und her. Also der Typ zückt eine Marke. Also allein schon diese typische Griff, also dieser Griff in die Innentasche oder in die Hosentasche und dann dieser Schlag, gucke ich schon rüber. Okay, das ist auf jeden Fall ein Beamter. Dann gucke ich Arthur an, der sagt, der hat ihn erführt. Ich meine jetzt... Ja, ich würde doch sagen, glaubt ihr nicht? Er hat mich misshandelt. Er hat mir gedroht. Er hat mich gefoltert. Arthur, ich schüttel ihn so... Warst du bei den Bullen? Das tut ziemlich weh am Arm, ne? Mann, du Weicher, ja. Warst du bei den Bullen? Ich sagte doch, er hat mich misshandelt, mein Arm. Warst du bei den Bullen? Das habe ich euch doch gesagt. Depp. Ich schlepp ihn, setz ihn hinten auf die Rückbahn, bau die Tür zu. Boom. Ich glaube, wir sitzen hier irgendwie gerade in der Patsche, Huntington. Wieso? Das glaube ich auch. Ich habe mich mit Mr. Portsmouth über gewisse Vorkommnisse und Berichte über die Polizeiarbeit in Innsmouth unterhalten. Oder zumindest habe ich das versucht. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. So. Da hinten ist ein Diner, das wir kennen. Vielleicht setzen wir uns da hin. Ja, also die ersten Personen, die Passanten, die vorbeikommen, werfen euch schon sehr merkwürdige Blicke zu. Wir müssen runter von der Straße, das ist wichtig. Huntington, Sie wissen, um was es geht. Ja, Diner. Fahren Sie uns nach. Huntington, ab ins Auto. Faye, beweg dich. Ich sitze schon. Okay, ich spring hinter Arthur rein und sag, was hast du denn für ein Wehwehchen wieder am Oberarm? Bist du irgendwo gestolpert oder was? Was wird es hier denn? Sie sollten mir helfen. Tun wir. Er hat mich entführt. Ja, jetzt. Er hat mich misshandelt. Ja, klar. Sag das mal einem Polizisten hier in der Gegend. Ich zeig dir mal meinen Arm. Deine Frau wird dich wahrscheinlich verdroschen haben, weil du die ganzen Tage lang nicht zu Hause warst. Gib's doch zu. Was sagt die eigentlich dazu, dass du nächtelang mit irgendwelchen wildfremden Männern durch die Gegend tigerst? Was haben die denn für einen Wagen? Haben einen schnellen, unauffälligen Wagen? Ja, ich habe einen schnellen, unauffälligen. Einen schnellen, unauffälligen Wagen. Ist meiner auch schnell? Was haben die Behörden für Fahrzeuge? Schnell? Würde ich mal nicht sagen. Nee. Auf jeden Fall unauffällig. Aber schneller als das Fahrzeug, das Dr. Huntington im Augenblick hat, ist es allemal. Was? Hast du ja ein Schnäppchen andrehen lassen. Es war ein Schnäppchen, ja. Mit dem Wissen lasse ich sie dann halt bei in ihrem Auto einsteigen und setze mich selber hinter meinen Steuern und fahre ihnen nach zu ihrem Diner, wenn sie dahin fahren. Tun wir. Ja. Wir müssen ihn abhängen, wir müssen ihn loswerden. Verfolgungsjagd durch Arkham, mal schauen. Huntington, fahr vor. Arthur. Ich fahr zum Diner. Der weiß deinen Namen, der weiß hundertprozentig, wo du wohnst. Ja, natürlich. Ich meine, der Mann ist von der Regierung. Ich will mit dem sprechen. Habt ihr mir nicht zugehört? Doch. Du hast uns nicht zugehört. Du bist zur Polizei gegangen. Er hat mich entführt. Ja, und wir haben dir gesagt, geh nicht zur Polizei. Dann wärst du nicht entführt worden. Ergo, wer hatte recht? Wir. Tja, es ist doch kein Grund, mit dem zu reden. Der ist aber vielleicht derjenige, warum du entführt worden bist, weil du zur Polizei gegangen bist. Verstehst du das? Nee, also Ruhe. Was? Das klang jetzt wirklich etwas durcheinander, Peterson. Das habe ich schon absichtlich so gemacht. Beim Diner brauchen wir einen größeren Tisch. Die Bedienung freut sich, da wir schon wieder reinkommen, Kaffee bestellen. Das Übliche, noch ein Kirschkuchen. Apfel bitte. Ja, 20 Minuten draußen gewesen, kommen wir schon wieder. Ein Kaffee bitte. Oh, das Mann. Das ist die Taverne bei Cthulhu, ne? Der Diner. Oh je. Yeah. Ja, wir ziehen also, du kommst ja hinter uns an. Genau. Also wir nehmen dann Arthur mit rein, ziehen ihn in so eine hintere Ecke da, weiß ich so, vielleicht bei, wo man die Mäntel hinhängt oder sowas oder sonst was, oder hinten bei den Toilettenausgängen, wo es ein bisschen schäbiger und dunkler ist erstmal und da... Schiebt Arthur in die Ecke, wo er nicht wieder raus genau, kann? Genau, das wollte ich gerade sagen. Arthur kommt in die hinterste Ecke rein, bumm, ich setz mich davor. Solange du nicht an die Garderobe hängst. Anscheinend ist er die Behandlung gewöhnt, ich weiß gar nicht, was er hat. Ich weiß gar nicht, ob ich mitkommen will. Ich bleibe hier einfach im Auto. Ich glaube, du kommst mit. Weil wenn nicht, kriegst du nur einen auf den Arm und dann weinst du, dann gehst du sowieso mit. Ein Schadenspunkt, jetzt mal ehrlich. Das ist nicht mal ein blauer Fleck. Oder? Ein blauer Fleck, definitiv. Das ist. Ja, bei ihm ist es ein Zehntel tot. Die Geste zählt. So, und dann warten wir halt, dass dieser Mann, der uns da die Marke gezeigt hat, hinter uns dann in den Diner reinkommt. Der ist relativ schnell hinter euch her und gesellt sich dazu. Ich nehme dann wahr, dass sie sich nur Getränke bestellen diesmal, ne? Naja. Und kann mir da schon was ausrechnen. Das Essen ist nicht gut hier? Doch. Sehr gut sogar. Deshalb sind wir in letzter Zeit auch häufig hier. Wir waren vor 20 Minuten hier. Also, Mr. Smith, richtig? Richtig. Wirklich? Richtig? Sagt er die Wahrheit? Du kannst gerne Psychologie werfen. Immer doch. Also ich versuche nicht zu verheimlichen, dass das wahrscheinlich nicht mein echter Name ist, ne? Er sagt definitiv die Wahrheit. Na ja, gut. Ja. Ich meine, das Klischee muss halt auch auf Leute zutreffen. Deshalb ist es ja ein Klischee. Also Mr. Smith. Er sagt nicht die Wahrheit. Das ist mir schon klar, aber ich sag das. Milton kann ja nochmal dagegen hauen, ja, mit. Ich will ihnen ja gar nicht das Gefühl geben, dass ich dass das mein echter Name ist, sondern eher das Gefühl geben, das ist der Name, unter dem sie mich kennen sollen. Ja. Ach so, für den Moment reicht das. Genau, als, das andere ist irrelevant. So. Okay, also George erkennt schon, das ist nicht sein Name, aber es wird nicht explizit so nachgefragt. Okay. Deswegen habe ich auch so einen Namen dann. Ja. John Doe ist vielleicht noch nicht erfunden, ne, so als Standard. Nun, dann würde ich mal sagen, fangen Sie an zu reden, was Sie wissen und was wollen Sie dann von uns wissen? Ich habe eher das Gefühl, Sie haben sehr, sehr viele Dinge mir zu erzählen über Innsmouth. Aber angesichts dieses Amtsmissbrauchs mit der Entführung von Mr. Portsmouth und der Misshandlung, könnte ich mir doch vorstellen, dass Sie anfangen. Amtsmissbrauch? Ich sag mal so, wir wissen vielleicht gar nicht, wozu wir legitimiert sind. Also bitte. Also ich kenne unsere Verfassung bestimmt so gut wie Sie. Und da steht nicht drin, dass die Polizei Bürger entführen darf. Also, nun, leg Polizei. Sie los. Mr. Smith, kommen wir einfach mal zur Sache. Was wollen Sie von uns wissen? Es geht tatsächlich um die Polizei. Hauptsächlich um die Polizei in Innsmouth. Von meiner Warte her können wir nicht sehr viel berichten, außer dass dieser Constable Birch, wenn ich den Namen noch im Kopf habe, uns nach einer kurzen Rangelei und einem kurzen Schusswechsel mit einem dortigen Anwohner der Stadt verwiesen hat. Aber es dabei belassen hat, was schon sehr merkwürdig in meinen Augen ist. Und vor allen Dingen wurden wir angegriffen und er schien den Einheimischen in Schutz zu nehmen. Sie wurden von einem Einheimischen angegriffen? Ja. Ja. Möchten Sie das vielleicht erläutern? Wir haben versucht, einen mysteriösen Todesfall zu, ja, könnte man sagen, hobbymäßig zu untersuchen. Ein Kriegsfreund von mir namens William Harrison ist vor einigen Nächten nördlich von Innsmouth in seiner herunterkommenden Farm auf schaurige Weise zu Tode gekommen. Wir waren dort zu Besuch. Und dieser ganze Besuch hat es damit auf sich gehabt, da er mir einen Brief geschrieben hat, der voller Angst war. Und es ging anscheinend darum, dass er in Innsmouth irgendetwas angefahren hat und er vermutete, dass irgendetwas vielleicht... Also ihr spekuliert und informiert da noch eine ganze Weile weiter im Diner. Ich denke, wir machen an dieser Stelle dann mal einen Cut und gucken dann in 2 Wochen, was er denn oder wie wir damals darauf aufsetzen und damit weitermachen. Danke fürs Meistern. Danke fürs Meistern. Und dann in dem Sinne bis in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2016. Ich glaube, ich hätte heute diesen Clown nicht essen sollen zum Frühstück. Der liegt mir immer noch schwer im Magen.